Überraschenderweise mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Jack. Allah. Martin ist auch dabei. Wo bin ich hier gelandet? Ja. Und wir schreiben die 156. Folge. Die 156. Folge. Das spritzig-dynamischen Fanboys-Podcast. Das ist heute der Beginn des Hardcore-Karnevals. Deswegen passt die Zahl auch ganz gut im quinären Zahlensystem. Mhm. Da ist die nämlich der 11.11. Oh Gott. Zufälligerweise, also die 1111. Mhm. Ja. Das quinäre Zahlensystem wird nicht so oft benutzt, nee, habe ich mir sagen lassen. Schade. Und das, obwohl man fünf Finger hat. Ja. Ja. Eigentlich ja schon. An einer Hand, zumindest. Ja. Die meisten. Also, erstaunlich. Ja. Ich habe das noch nie in Benutzung gesehen. Nee. Ich kann mich noch an Sachen erinnern. Man kann ja ein Zahlensystem mit beliebig vielen, beliebiger Größenordnung machen, eigentlich, wenn man genug Symbole hat. Und ich hatte mal was geschrieben, was, glaube ich, irgendwie, es gibt ja Base64, das ja im Endeffekt sowas macht, um irgendwie Binärdaten in so 64 Bits zu packen, damit es irgendwie in E-Mails passt. Und da kannst du halt noch beliebig viel ASCII-Zeichen ranschrauben, die noch irgendwie repräsentierbar sind oder es ein bisschen größer machen. Und da habe ich damals irgendwas geschrieben für irgendwas, damit es ein bisschen kompakter wird. Hm. Aber trotzdem in lesbarem String bleibt. Lesbar in Anführungszeichen. Ja. Ja. Das ist doch die Obergrenze. Was? Base Unicode. Damit du noch Zeichen hast, um die Zahlen darzustellen. Oh Gott, komplettes Unicode benutzen und trotzdem mehr als Bytes zu haben. Uiuiui. Mhm. Interessant. Aber dann ist man ja eigentlich auch schon wieder bei binär. Ja, vor allem macht man das Zeug ja auch wieder viel größer. Hm. Man spart ja nichts. Man spart ja nichts. Und man gewinnt auch nichts. Ja, bei UTF-8 spart es sogar ein bisschen was. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, so 5% oder. Aber ein unnäheres Zahlensystem ist nicht möglich. Tja. Wie ein unnäheres. Ist doch. Doch, geht schon. Du naja. Hast nur eine, doch, du schreibst einfach so viele Zahlen ja. auf, wie du genau. Zahlen. Ja, also so. Schön. 20 Nullen ist die 20. So hat man angefangen. Ja. Bis man dann einen Strich durch die Rechnung. Der Querstrich bei der 5 ist ja schon, der bricht ja da schon aus. Ja. Hä? Ja. Naja, wenn man so Strichchen an die Wand macht, weil man im Gefängnis sitzt, weißt du ja, wie das so ist bei der Logo. Aber die Querstriche durch die 5, das ist doch dann ein quineres Zahlensystem fast. Fast. Weil du machst dadurch ein neues Element. Ja, aber du machst Summen, du machst nicht. Nein, aber du machst sozusagen ein neues Element, was du anders erfasst als neues Element. Das ist dann sozusagen die 1. Ja, aber die von denen geht dann halt nicht weiter. Ja, genau. Ja. Es gibt keine dritte Stelle. Nee, es gibt nur beliebig viele Fünfergruppen und dann die hintere Stelle. Es ist eher ein unnäheres System auf Basis 5. Genau. Du kannst jetzt mal die Zahl der neuen iOS-Version umrechnen in ein unnäheres. Ja, besser nicht. Es ist geht nicht nämlich schwer. In los. Unnähere Systeme umzurechnen ist nicht schwer. Ach, geht so. Die heißen bestimmt nicht unnäher. 706 und 1092 sind die neuen Zahlen seit kurzem. Ja, die Lottoziehung. Ja, die Lottoziehung. Und die haben so diesen wesentlichen Vorteil, dass sie diesen einen Bug nicht mehr haben, der jetzt in der Presse war. Ja, groß. Es gab da so diesen einen Bug. Der war relativ peinlich. Und der war relativ peinlich für alle. Das stimmt auch wiederum. Weil interessanterweise, der befindet sich in dem Open-Source-Teil von Darwin. Ja. Ja, also im Security-Framework. Und das auch schon seit 10.8.5. Ja. Ja. Und bezeichnenderweise ist es eine Zeile Text, die diesen Bug auslöst, die Goto-Fail heißt. Genau. Also da hat jemand Copy-Paste gemacht und hat diese Goto-Fail-Zeile irgendwie doppelt kopiert. Jetzt hatte das allerdings das Problem, dass dieserjenige Code geschrieben hat oder zumindest Code maintained hat, in dem If-Statements nicht ordentlich gescoped waren. Sprich, da kamen keine geschweiften Klammern nach dem If, sondern man hat sich einfach darauf verlassen, dass einfach nur ein Befehl kommt und dann kann man sich ja die geschweiften Klammern sparen. Und wenn dann aber noch ein zweiter Befehl kommt durch einen Copy-Paste-Fehler, dann ist der nicht mehr in dem if, sondern halt außerhalb des ifs, auch wenn man damit noch so weit einrückt. Und dann wird er immer ausgeführt und nicht nur, wenn eben dieses if greift, und dann hat man ein Problem. Ja, also in dem speziellen Code-Teil hat man interessanterweise ein Problem, obwohl man go-to-fail macht, ja, mhm. weil go-to-fail wird ja irgendwie nahelegen, dass dann ein Fehlschlag passiert und damit eben Sachen nicht akzeptiert werden. Das Problem ist aber, dass der Rückgabewert dieser Funktion ein Fehler ist, der wiederum in dem if vorher gesetzt wurde, das ja keinen Fehler hatte. Ja? Ja. Das heißt, da wird vorher gesetzt, nee, du hast keinen Fehler, passt alles. Und dann wird go-to-fail gemacht und nicht mehr irgendwie noch einen Fehler rausgemacht, sondern nur der Fehler übergeben, der sagt, alles ist in Ordnung. Mhm. Und auf so vielen Ebenen ist das ein Lehrstück von, wie man es nicht machen sollte. Ja. Ja. Es ist wirklich, also ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt alle auf dem armen Goto rumreiten wieder mal. Stimmt, das Goto hat dann das Schuld. Das ja, Goto so. Hat an der Stelle echt wenig Schuld. Das Goto ist eigentlich so an der Stelle echt das, aber das wenig schlimmste Fehl, was er tut. Nee, also wenn man auf irgendwas rumreiten will dahingehend, dann kann man nicht sagen, hier geschweifte Klammer nach dem if sind echt wichtig. In C, ja. Unbedingt. Oder halt eine Konvention, die funktioniert. Also man kann die geschweiften Klammern nicht machen, finde ich, wenn es in der einen Zeile bleibt, weil dann hast du halt schon strukturellen Unterschied. Selbst das ist teilweise gefährlich, die geschweiften Klammern. Also ich denke halt gerade für security-relevanten Code sollte man da schon mal noch Guidelines haben, die fehlervermeidend sind, und dann muss man auch mal so enforcen, dass da geschweifte Klammern kommen, finde ich. Sehr zu empfehlen ist auch bei Switch Statements zu breaken. Ja. Das Gesicht war schön jetzt dazu. Ja, das hat lustige Effekte, auch die schwer zu debuggen sind. Das Problem an der Stelle ist, auch viele haben drauf rumgeritten, so okay, keine Tests. Es ist nicht so super leicht zu testen, der Fall, weil es halt so ein Sonderfall ist, der tief im Handshake ist, aber natürlich. Man kann es aber testen. Natürlich könnte man es testen, und gerade bei security-relevanten Dingen sollten eigentlich ja viele Tests laufen, weil gerade so die Angriffe ja abgewehrt werden sollten durch die Sicherheit. Ja, also lass uns mal kurz beschreiben, was dieser Fehler denn jetzt eigentlich nun macht, also wozu er führt. Wozu er nämlich führt ist, wenn man eine SSL-Verbindung aufbaut, dann wird nicht überprüft, ob der Handshake, der zurückkommt, tatsächlich von dem kommt, von dem er kommen sollte. Also im Wesentlichen zu beschreiben. Genau, es wird praktisch die Identität nicht wirklich überprüft von, ob die zusammenpasst. Also ich rufe bank.de auf, und bank.de sagt, hallo, ich bin bank.de, und das glaube ich einfach immer, egal, da kann er auch unterschreiben mit Panzerknacker, das ist mir dann auch wurscht, weil es ist immer richtig. Genau. Und du musst mit irgendwas Gültigem unterschreiben, ja, mit irgendwas, was in sich stimmig ist, jenseits der Überprüfung, ob du jetzt bank.de bist. Also das muss schon der Fall sein, aber eigentlich genau der interessante Teil, der dann sagt, dass du wirklich bank.de bist, der hat nicht funktioniert. Und aufgrund dessen finde ich es eigentlich extrem seltsam, wie immer jetzt von wirklich genutzten Exploits gehört hat. Ja, weil so Bankseiten-Spoofing ist ja schon auch recht üblich. Ja, aber die verlassen sich, also die glauben halt nicht dran, dass das so einfach sein kann. Glaube ich im Idealfall. Weil was man eben jetzt machen kann, ist sich irgendwie zwischen legitimen Verkehr auch reinhängen, also so einen Man-in-the-Middle-Attack machen. Mhm. Sprich, wenn ich irgendwie das Netzwerk betreibe, irgendwie im WLAN zum Beispiel an einer privilegierten Stelle sitze, dann kann ich mich halt irgendwie zwischen dich und die Bank stellen und mitlesen, was passiert. Aber ist das nicht jetzt ein großes Problem, weil noch unglaublich viele Rechner unglaublich lange auf dem alten System bleiben werden? Seit wann gibt es denn den Fehler? Seit 10.8.5. Und seit iOS 6.1 irgendwas. Ja. Also es wird. Nee, die ich im Kopf hatte, haben noch 10.7. Ja, ja. Also ich habe auch gerade festgestellt, unser Aufnahmerechner hier, den ich seit Ewigkeiten nicht geupdatet hat, hat 10.8.4. Gerade noch so sicher. Sicher in Anführungszeichen, weil er 20.000 andere Exploits bestimmt hat. Aber diesen einen hat er zumindest nicht. Aber Was ich an der Sache interessant finde, ist eigentlich, dass es niemandem aufgefallen ist. Also einerseits, dass Apple intern keine Tests hat, sei es jetzt automatisch beim Kompilieren über irgendwelche Unit-Tests oder zumindest nochmal händisch für Release-Management so die Basics irgendwie zu überprüfen, was das angeht. So, man macht das Ding, was es tun soll. Also, weil das ist ja wirklich so Funktionalität, die so fundamental ist, dass man sich schon fragt, so hat denn da niemand geguckt? Ja, also gerade für den Fall ist es auch relativ bitter. Ja. Und was ist auch wieder eine unpopuläre Sache ist zu sagen wahrscheinlich, aber was ich auch bitter finde, ist, dass es 1,5 Jahre dauert, bis Security Researcher, wie sie es hier gerne nennen, diesen Bug finden. So, wo man auch denken sollte, die sollten auch Test-Suits haben, die irgendwie mal so gucken, ob die Dinge tun, was sie tun sollten. Die klingen immer so organisiert, als wäre so, da kommt was Neues raus und dann kann ich es kaputt machen oder nicht und mit Spaß dran und dann übersehen die sowas. Also oder, sie haben es halt nicht übersehen und verkauft. An die NSA oder so. Vielleicht. Ja. Oder einfach so. Oder sie andersrum, es wurde einfach, Leute wurden gezahlt. Weiß ich aber auch nicht. Hm. Aber ja, seltsame Geschichte. Und bei dem Teil von Open Source muss man natürlich auch gucken, die Darwin-Sourcen, die nutzt ja keiner. Also, ja, offensichtlich. Das ist ja wirklich nur so ein Platz, also so gefühlter Placebo, der Open Source Teil von OS X und iOS, der ist halt da, weil er irgendwie ja, Open Source ist. Aber auch auf der Ebene, wenn ich jetzt mich selbst Security Researcher schimpfe und irgendwie OS X angucke, dann würde ich mir die Sourcen schon mal durchlesen, wenn sie da sind. Ja, oder halt viel simpler noch eine Code-Analyse drüber laufen lassen, immer wieder. So. Ja. Ja, da gibt es ja. Naja, also klar, ich kann da einfach Klang drüber laufen lassen und mir den toten Code anzeigen lassen, dann sehe ich das auch. Ja. Also ist natürlich total einfach jetzt jetzt zu sagen, so mit Hindsight sozusagen zu sagen, hier, so geht's. Aber ich hätte gedacht, das passiert. So, und offensichtlich tat es das bis jetzt. Passiert ja auch nach 1,5 Jahren. Ja. Also nochmal speziell eben gerade für den Fall auch, weil das ja mehr oder weniger Funktionalität von OpenSSL ersetzt auf Apple-Plattformen. Hm. Die haben ja irgendwann mal einen Switch gemacht, dass sie viel Security eben in Eigenimplementierung haben und die OpenSSL-Library nicht mehr so oder überhaupt nicht mitnutzen mehr. Weiß ich nicht genau, wie es jetzt aussieht. Also mit ausgeliefert ist er ja noch. Ja. Aber so, wenn ich so ein fundamentales Ding ersetze, dann müsste man schon gucken. Naja, ist passiert. Ihr habt hoffentlich alle geupdatet. Sowohl eure Macs alle, als auch eure iOS-Geräte. Falls nicht, dann macht jetzt kurz Pause. Also ist es schon hilfreich. Ja. Also ich finde schon, die können dann schon noch fertig hören. So drin ist es auch. Es war jetzt ein Jahr drin, also ich bitte dich. Naja, die Live-Hörer können hören, aber die jetzt eher so auf Pause sind. Na gut. Ja. Ja. Nicht gefixt, weil noch ganz frisch ist ein Keylogging-Exploit, der im Zuge dessen jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Mhm. Was da ist, also der betrifft jetzt nur iOS. Aber was man da halt machen kann, ist eine Background-App zu schreiben, die quasi sich in die Keyboard-Infrastruktur reinhängt und guckt, was alles gedrückt wird. Ich glaube, so die Event-Infrastruktur an sich und du musst dann wieder aus den Zahlen dieses Keyboard raus, also du musst es halt wieder ablaufen lassen auf einer ähnlichen Situation, damit du wieder ins Keyboard kommst, aber tendenziell. Achso, du kriegst quasi die Touches. Und genau, dann, Touches okay. mit Drücken und Release auf Koordinaten, sowas. Aber da kann man schon schöne Sachen mit anfangen, auch also gerade wenn man eine entsprechende App ist, die vielleicht auch davon ausgeht, dass man jetzt dann danach in den App Store geht oder sonst irgendwas macht. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Quellcode nicht dabei ist. Weil ja, gut, beschrieben ist er ja. Naja, so. Gut, das ist halt wieder so Responsible Disclosure und so. Ist vielleicht auch ganz gut, dass der Quellcode nicht dabei ist, sonst wäre das jetzt irgendwie in 20.000 anderen Apps auch schon wieder drin. Naja, gut, aber dann, da wäre ja vielleicht wirklich so, okay, wenn sowas mit Quellcode released wird, dann kann ja dieser automatische App Store Approval Prüfer durchaus. Ja. Gegen diesen Code checken und dann sagen, ich denke, Apple hat den, also so, die scheinen schon mit Apple in Kontakt zu sein dahingehend. Nun ja. Wir warten auf einen Security Fix, wie so oft. Aber an der Stelle ist wirklich, das muss eine App sein, die das absichtlich macht. So. Ja, ja, ja. Ja, die jetzt nicht nur Flurry und sowas einbaut in der App, sondern auch für alle anderen Apps. Genau. I flurry you. Und es gibt ja den Approval-Prozess. Der so super ist. Ja. Der das bestimmt abfängt. Oh ja. Habt ihr diese Best New Mac App gesehen? Gestern habe ich sie getwittert. Aliens vs. Presidents. So super. Nee. Muss ich dir nachher zeigen. Echt super. Okay. Und ja. wo wir bei deprimierenden Nachrichten sind, Netflix zahlt jetzt Comcast direkt für Peering. Mhm. Sprich Netflix, der eine oder andere, die eine oder andere werden es kennen, Watch Ever in gut, zahlt jetzt dafür, dass Comcast-Kunden auch schnell Daten bekommen von Netflix und ordentlich Videos gucken können. Ich habe ja so eine Meldung davor mitbekommen, wo irgendjemand behauptet hatte, dass andersrum entweder Netflix, ich glaube der Netflix Datenstrom so gedrosselt wurde explizit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das dann substanziert wurde noch. Aber jetzt ist es andersrum, dass den Deal gibt's. Ja. Und ja, also netzneutralitätsmäßig eher schade. Ja, also um das gerade aufzugreifen, was du gesagt hast, das klang so ganz substanziert von dem, was da geblockt wurde in Sachen, hier mein Traffic wird gedrosselt, in Sachen, wenn er von Netflix kommt. Es wurde allerdings verneint von allen Beteiligten. Mhm. Insofern weiß man nicht so recht. Aber wenn natürlich jetzt so ein Deal zustande kommt, könnte natürlich das auch im Vorfeld des Deals durchaus ein Ding gewesen sein. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das Comcast war. Könnte auch was anderes gewesen sein. Es könnte auch Verizon gewesen sein oder keine Ahnung. Aber ich meine, unterscheidet sich das jetzt groß von dem Spotify bei der Telekom bei uns? Jein. Also die Frage ist auch so, also es wird dann teilweise auch behauptet hier, das hat jetzt nichts mit Netzneutralität zu tun, weil es ist ja ein Peering-Abkommen und Netflix ist ja hier so quasi ein Provider an der Stelle und peert dann, aber halt nicht gegen Traffic, sondern gegen Geld. So, wo ich mich dann auch frage, ja, was bleibt dann noch übrig, so in Sachen Netzneutralität? So, wenn man jetzt wirklich mal davon absieht, so absichtlich, dass irgendwer absichtlich gedrosselt wird, was dann wohl noch reinfällt, aber alles andere ist dann irgendwie auch schon egal. Ich finde es schon bedenklich, so an sich, als Zeichen und auch als, ja, also was? Wenn ich jetzt Konkurrenz machen wollte zu Netflix, dann wäre da wieder eine Hürde mehr für mich. Ja, aber was heißt das für mich jetzt als Comcast-Kunde, dass ich Netflix-Traffic nicht bezahle? Aber ich zahle eh keinen, ich habe eh Flatrate. Oder habe ich das in Amerika nicht? Es geht nicht um Kosten, es geht um schnell. Um schnell. Ja, also du kriegst halt jetzt Netflix schneller. Wahrscheinlich wird Netflix auch demnächst dann teurer. So, weil die Kosten müssen ja auch irgendwie umgelegt werden. Okay, so Netflix über Comcast ist praktisch schneller. Ja. Was ja auch eine seltsame Geschichte ist, weil Netflix ein Video-Streaming-Service ist. Entweder ich habe Bild oder nicht eigentlich. Hm. Wobei bei Watch Ever ist es ja auch anders. Ja. Leider. Okay. Also aber die Diskussion ist schwierig, weil also. Ich versuche es nur gerade mit dem Spotify irgendwie zu vermurksen, wo ich ja im Endeffekt bezahle so indirekt, weil irgendwie hat mir die Telekom meinen Traffic für Spotify umsonst gemacht. Ja, also da zahlst du halt nicht für irgendwie Traffic-Ausnahme, sondern da zahlst du zahlt Netflix für schnell. Das ist schon substanziell was anderes. Es ist halt irgendwie. Was heißt es dann konkret? Heißt es dann, dass anderes langsamer ist? Oder potenziell ja, je nachdem, wie das Peering halt läuft. Mhm. Also und das ist halt die Diskussion auch, die dann irgendwie immer schnell aufkommt, ist, sind dann CDNs auch schon netzwerkunneutral? Ja, also. Weil jetzt ich. Aber gut, als Anbieter zahle ich für einen CDN. Und die sind irgendwo und haben irgendwelche Verbindungsqualität und dafür zahle ich halt, weil ich es irgendwo hosten lasse, gefühlt. Ja. Und Netflix macht es jetzt bei Comcast. Also wenn man jetzt Akamai das nur bei Comcast wäre, dann ist es, ja, das ist schwierig. Die Grenzen sind so fließend. Hm. Und natürlich gibt es reale Verbindungsqualitätsunterschiede und Peering-Probleme. Ich meine, gab es ja auch mit dem ganzen Mobile-Me-Kram von Apple, dass die nach Europa halt so schlecht waren, dass man die Videos nicht mal angucken konnte. Ja, so weit muss man ja gar nicht gehen. Also wenn man YouTube mit der Telekom gucken will, dann ist das ja immer noch so ein bisschen, also mittlerweile ist es wieder besser, aber stimmt, es gab das so Zeiten, immer so da hat es ein bisschen länger gebuffert. Ja. Ja. Und auch abgebrochen bei mir immer wieder mal. Und zu Hause nicht. Also da habe ich es auch wieder gemerkt. Mhm. Ja, Also es spricht auf jeden Fall jetzt nicht dafür, dass die Netzneutralität besonders gesund und am Leben wäre. Oder solche Deals passieren. Mhm. Diese Woche wäre irgendwie auch auf Europaebene eine Entscheidung gewesen in Sachen Netzneutralität. Da war dieses Telekom-Package, das abgestimmt werden hätte sollen. Das wurde allerdings wieder verschoben. Allerdings gab es eine Entscheidung zur Europawahl. Ja. Allerdings auf deutscher Ebene, nämlich die 3%-Hürde ist gefallen. Nachdem erst die 5%-Hürde gefallen ist. Genau. Es wird keine Prozenthürde geben bei dieser Europawahl. Ach, dann die Piraten sind drin. Es gibt aber eine Stimme, also einen Kandidaten muss man ja mindestens dann. So viel Prozent muss man schon. Genau, also es gibt immer eine faktische Prozenthürde. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie viel Prozent die liegt. Ja. Das heißt aber auch, die AfD ist sicher drin. Na, die hätte die 3% locker übersprungen. Naja, vielleicht passiert ja auch noch was bis dahin. Wann ist die Wahl? Im Mai, glaube ich. Im Mai schon? Na, erst hätte ich jetzt eher gesagt, also so dominant, wie die gerade in den Medien stattfindet, zum Beispiel in denen, die ich konsumiere, hätte ich gedacht, die ist jetzt bald, aber das ist ja irgendwie noch echt 3 Monate hin. Ist sie so dominant? Also ich höre in letzter Zeit viel über die Europawahl. Mir graust jedenfalls schon vor dieser Wahl, weil wir werden in europaweit einen sehr großen Rechtspopulismus-Ruck kriegen. Ja. Was super absurd ist. Ja. Also ich finde, was passiert dann? Die ganzen Rechtspopulisten machen eine gemeinsame Sache dann dort. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll dann, jenseits von, dass das alles echt ganz schlimm wird, aber in irgendeiner Form, also die können gemeinsam versuchen, dann Europa abzuschaffen. Mhm. Naja. Ja. Wir werden es wahrscheinlich leider sehen. Ihr könnt ja auch anders wählen als Braun. Das traue ich euch zu. Ja, würde ich auch hoffen. Gut. In Tech News gibt es zu vermelden, dass Apple eine Firma gekauft hat, mal wieder. Und zwar die Firma, die für das Produkt Testflight zuständig ist. Mhm. Erklär uns doch mal kurz, was Testflight ist, Dom. Testflight ist ein Produkt, das ist an Entwickler von mobilen Apps gerichtet. Und was man bei Testflight machen kann, ist ähnlich wie bei Hockey-App auch. Das heißt, man macht eine Beta-Version, die man dann an Leute verteilen kann. Das ist gar nicht so einfach als Entwickler, wenn ich jetzt Das ist so absurd. Ja, also ich entwickle jetzt ein neues Spiel und ich will einfach möglichst viele Leute testen lassen können. Dann habe ich das Problem, dass ich den Leuten selber irgendeinen Download-Link geben muss. Die müssen irgendwelche Profile teilweise runterladen oder nicht. Dann ist auf iTunes ziehen, sonst irgendwas machen. Und Testflight als Produkt macht es mir halt einfach. Das heißt, ich lade das Ding dann da hoch. Die Leute melden sich dort auch an. Dann wird es alles so zusammensigniert und verwurschtelt, dass sie es einfach runterladen können auf ihr Gerät direkt. Da müssen sie eine Seite ansurfen und dann das Ding runterladen. Und das ist bei Testflight auch, glaube ich, Cross-Plattform, also Android und iOS gewesen. Ja. Also jetzt schon gerade noch, aber so. Wer hätte es gedacht, die Android-Seite wird wieder aufgegeben. Ja. Man kann jetzt diese Verbindung ziehen, dass das mit dem Apple-Kauf zu tun hat. Es ist aber schon vorher angekündigt worden. Hm. Genau. Ist ja die Frage, ob das Produkt jetzt für iOS noch lange verfügbar bleiben wird. Ja, weil ich glaube nicht, dass Apple da so viel Interesse dran hat, das über extern zu machen. Wenn, dann würden sie es intern machen wahrscheinlich. Also Moment, warum kaufen die Testflight? Testflight existiert doch bloß, weil Apple es einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, irgendein System zu machen, was akzeptabel die Produktion von Apps ermöglicht. Also das Testen die Distribution von Apps. Betas, ja. Ja, genau. Das Testen von Apps. Hm. Genau, also da hängt natürlich auch noch so Reporting über Crash Reports und so weiter, glaube ich, auch dran. Auch bei Testflight. Ja. Ein bisschen schlechter als bei Hockey, glaube ich. Was der andere Dienst ist, den man jetzt noch nutzen kann, den es noch lange geben wird, den wir auch nutzen. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja, komm, ja. Wird schon nicht. Also wenn der Siemens das verkauft, dann gibt es Ärger. Also der beste, das beste Ergebnis als Entwickler, das ja passieren kann, ist, dass Apple in irgendeiner Form was integriert. Ins eigene System. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass sie es halt nur weghaben wollten. Na gut, dann hätten sie wahrscheinlich Hockey auch noch gekauft. Es ist aus Entwicklersicht jetzt vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig nur positiv, weil die Konkurrenz halt schon verzerrt wird dadurch. Wenn Apple das jetzt wirklich selbst intern macht, dann hat Hockey halt einen schwereren Stand. Ja, aber warum müssen die dafür jemanden kaufen? Das, also, das ist so eigentlich das haben die Frage. Aber, das haben sie aber mit den App Analytics ähnlich gemacht. Ja, also da haben sie auch irgendwie was gekauft und jetzt irgendwie ein paar Monate später ist bei iTunes Connect das irgendwie hübscher. Also die sind jetzt auch so auf dem Trip irgendwie, bevor wir das irgendwie komplett intern machen, kaufen wir uns einfach die Leute und lassen das bei uns integrieren. Aber sie haben ja praktisch die Elternfirma gekauft, sie haben ja nicht Testflight direkt gekauft, vielleicht gibt es ja da auch noch andere Gründe. Ja, und das ist nur, Testflight ist da nur so ein Teil vielleicht. Davon. Wer weiß das schon so genau. Die Apple-Integration von sowas würde ich mir natürlich an sich schon auch wünschen, dass es besser wird. Gleichzeitig bin ich, also für unsere Fälle jetzt mit Hockey eigentlich so versorgt, dass es eigentlich ganz gut läuft, bis auf die wenn du wirklich in Massen verteilen willst, hast du ein bisschen das Problem, dass dir diese Identifier ausgehen können, die man so hat, das ist aber dann wieder von Apples Seite. Ja. Und da kann man sich irgendwie so ein Business-Account machen, da darf man das dann wieder und da muss man wieder 5 Handstände machen. Das ist alles nach wie vor eigentlich ein bisschen zu absurd und anstrengend und jetzt am App Store vorbeiverkaufen ist, glaube ich, auch ziemlich vorbei. Ja, das haben ein paar Mal Leute mal probiert und inzwischen sind wir in so Größenordnungen, wo man so viele Leute braucht, die kaufen, dass sich das alles nicht lohnt, das zu verhindern, finde ich. Ja. Also ich würde es mir wünschen, wenn es ein integriertes System gibt. Ich finde es jetzt nicht besonders toll, dass Testflight weg ist. Mir wäre es lieber gewesen, wenn Apple direkt was vorgestellt hätte, aber vielleicht wird es ja so dann auch ein bisschen besser. Was besser geworden ist an der Stelle, ist ja wirklich die Sales Reports auf Apples Seite. Die sind jetzt seit einer Woche oder seit zwei so geupdatet worden, dass sie jetzt auf einmal benutzbar sind und das halt nach das 5 Jahren App Store. Ja, und ein paar Monate, nachdem sie eben eine Firma gekauft haben, die genau das macht. Ja. So, also da ist schon Potenzial. Nun ja, wir harren der Dinge und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kommt dann zu iOS 8. Oh ja. Ja, also mich hat bloß irritiert, dass Apple erstmal riesige Hürden einzieht für Beta-Testing und dann... Ja. Ich glaube, die Hürden sind aber ein Nebeneffekt. Also, es ist wirklich so. Du meinst, sie sind überhaupt nicht gewollt? Nee, es war am Anfang ja auch nicht gewollt, dass du es nicht hinbekommst, irgendwie überhaupt was aufs Device zu bauen mit Xcode. Das war halt so, da musste halt irgendwie das Provisioning und das Signing musste irgendwie funktionieren und hat nicht gescheit funktioniert. Und das ist jetzt eher so ein Nebeneffekt von dem, wie sie die Infrastruktur gebaut haben und wie viel Wert sie drauf legen, dass das geht. Und das haben sie halt einfach ignoriert. Jetzt haben sie zwei große Firmen, die das massiv machen. Alle Leute nutzen es und das haben sie halt einer gekauft davon. Hm. So. Mal gucken. Ja, mal gucken. Mal gucken ist ein guter Stichpunkt, weil du hast auch was geguckt, nämlich die Präsentation vom Samsung S5. Ja, ich habe das so ein bisschen nebenher laufen lassen. Sehr absurd, weil erstmal ein so klassisches Konzert eine Viertelstunde lang lief. Bei Start von dem Event. So, wo ich mir dachte, okay, muss man jetzt nicht wirklich machen. Ich habe da auch kurz reingeschalten und habe dann irgendwie gesehen, da wird jetzt die ganze Zeit nur Musik gespielt und dann habe ich wieder auf Amnesia Fortnite umgeschalten. War wahrscheinlich spannender, aber ich habe es wirklich nur so nebenbei laufen lassen und habe, glaube ich, ein bisschen Anti-Chamber auf der anderen Seite gespielt und so. Da wollte ich gar nicht zu viel Aufmerksamkeit verstehen haben. Und dann haben Samsung halt das S5 vorgestellt, beziehungsweise auch interessant, erstmal am Anfang gesagt, wir machen das und das. So. Einfach mal alle Produkte durchgenudelt. So spannungsbogentechnisch war das echt ziemlich dramatisch langweilig. Weil, ja, da könnten sie noch üben. Was lustig war, dass alle Präsentatoren auf dem, die das Live-Gerät hergezeigt haben, das sie so in ihrer Tasche hatten, es kurz geunlockt, also irgendwie so halb geunlockt haben, damit es leuchtet. Ja. Dann nach vorne gezeigt und im Moment des nach vorne Zeigens war der Screen schon wieder aus. So, das ist zweimal passiert. Ich fand das sehr lustig. In der Präsentation leichte Schwächen. Genau. An sich aber so jenseits dessen nicht ganz so peinlich, wie es vor Jahren noch war. So, weiß ich, mit anderen Präsentationen. Und an sich schon auch ganz schöne Features drin. Also das S5 wurde vorgestellt, das hat ist einerseits so irgendwie IC67 Wasserstaubfestdicht-Dings, also es ist so Spritzwasser und auch, glaube ich, ganz kurz mal eintauchen geht auch. Also mal ins Klo fallen ist vielleicht noch okay. Genau, das ist so, wenn du es schnell wieder rausholst, müsste es eigentlich noch gehen. Was ich schick fand, Kamera war ganz nett. Und dann sehe ich halt so ein evolutionäres, es geht halt so ein bisschen weiter. Ja, also es ist jetzt nicht, es hat jetzt kein, für mich kein zentrales Feature, das ich wirklich unbedingt gerne hätte. Außer das Wasserdichtsein, weil das ist schon immer so ein Grund für Anxiety bei mir, wenn ich mit dem Telefon unterwegs bin und also wenn ich das Telefon irgendwo dabei habe, wo es halt potenziell in eine Pfütze fallen kann oder sowas. Das ist schon so. Ja. Tja. Vom Design her gefallen sie mir nicht so besonders. Ja. Galaxy S5. Gibt es auch ein C5? Sag mal ganz ehrlich, die C-Variante von Apple wird wieder eingestellt, oder? Ich weiß nicht. Also ich hätte es jetzt auch vermutet, aber so krass, wie die beworben wird, ist es auch wieder. Sie kleistern ja alles zu mit dieser Werbung. Naja, die haben noch so viele Lagerbestände wahrscheinlich. Das ist echt eine gute Frage, was sie machen, aber sie haben ja im Vorfeld und früher halt von den alten Geräten auch immer genug verkauft und nur weil sie jetzt, also ich habe sogar letztens mal wieder zwei in der freien Wildbahn gesehen, ein weißes und ein grünes. So. Wow. Also die existieren. Das kann ja auch sein, dass es länderspezifisch ist. Also ich finde das Produkt Kategorie an der Stelle auch sinnvoll, weil also ich hätte auch viele Leute, denen ich halt so nimm halt das C, weil es ist günstiger und du brauchst den restlichen Kram nicht. Ja? Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Du hast aber noch das Samsung Gear 2 irgendwie auch noch gesehen. Genau. Das, was sie noch vorgestellt haben, ist eine Erweiterung ihrer Uhr-Serie. Sie haben den Nachfolger von der Gear vorgestellt. Ich weiß nicht, haben wir über die Gear eigentlich gesprochen? Wir haben die letztens ja schon mal gesehen. Ich glaube, gibt es doch gerade erst. Aber amüsiert. Ja. Echt, da gibt es jetzt schon die zweite. Okay. Ja, die auch nicht kompatibel ist. Und was sind die großen Neuerungen? Also einerseits läuft es auf Tizen und nicht mehr auf Android. So. Aha. Das heißt, apropos kompatibel. Dann haben sie halt irgendwie so austauschbare Bänder. Also es ist ein bisschen mehr Uhr und weniger komischer Klotz am Arm. Ja, okay. weil länger Strom und austauschbare Armbänder und der ganze Schmonsens. Es gibt eine billigere und ein bisschen teurere Variante, die sich dann unterscheidet, glaube ich, im ich weiß nicht genau wo, die unterscheidet sich irgendwo. Und es gibt eine Sportvariante, die ich eigentlich ganz schick finde. Das Gear Fit wahrscheinlich dann, oder? Ich glaube, dass es Gear Fit heißt, ja. Und die ist halt ein eher längliches Ding, also irgendwie so ein bisschen weniger hoch und länglich und sieht ganz schick aus, hat so ein Pulsmesser so drin, hinten drauf, das direkt, wenn du es einfach nur anlegst, irgendwie auch über, ich weiß nicht über was. Das ist aber so ein gebogenes Display. Genau, auch. So ein gebogenes Display mit so ein gebogenes AMOLED mit Touch. Das sah ganz schick aus für Fitnesszwecke. Also wenn man das mag, dann kann man das machen. An sich bin ich dieser ganzen Wearable-Geschichte. Ich weiß nicht so genau, wieso. Meine Pebble liegt auch zu Hause rum und tut nichts. Wird demnächst hoffentlich umgetauscht, weil die ein bisschen kaputt ist. Aber ich habe es auch immer mal dran. Für die Notifications mal am Armband lesen, ist das in Ordnung. Aber jenseits dessen ist jetzt wirklich nicht so in meinem Hauptinteresse. Mit der Fitness-Kombination ist es so halbwegs sinnvoll für die Leute, die Fitness machen. Und es gibt jetzt ein SDK. Ja. So, dass du programmieren kannst für die. Genau, gibt ein SDK und du kannst die auch irgendwie, die funktioniert auch ohne, dass du ein Android-Telefon hast, aber kann halt dann irgendwie weniger. Also diese ganze Verbindungsgeschichte, das ist nach wie vor kein Handy, sondern nur eine Schnittstelle fürs Handy, also Daten und Internetkram muss eigentlich immer noch aus einer Zweitquelle kommen. Und recht viel mehr war dann auf dieser Veranstaltung schon auch gar nicht. Verstehe. Nun ja. Aber ein Blick über den Tellerrand, ein skeptischer, aber dann durchaus auch über den Tellerrand. Ich bin gespannt, was passieren muss, wann die Wearables sich durchsetzen. Weil die kommen bestimmt irgendwann. Vielleicht, wenn man sie nicht mehr bemerkt. Ich glaube auch, das ist dann einfach nicht mehr wichtig, sondern es ist halt so, hat man halt. Vielleicht. Mal gucken. Also gerade bei den Uhren oder so müssen sie halt einfach flacher noch und schicker werden. Selbst ja, das Problem ist, dass sie erst die Uhr durchs Handy abgeschafft haben und jetzt mit Uhren kommen. Weiß ich. Ja, das ist ein valider Punkt. Ja, tja. Ich weiß auch nicht. Also ich hätte ein bisschen beim nochmal vielleicht zurück kurz zum S5, weil so ich hätte ja gefreut, wenn da wirklich irgendwie tolle Innovation drin gewesen wäre. Und das ist ja halt nicht besonders. Also es ist halt auch nur ein evolutionärer Schritt mit also halt Zeug nachmachen, auch mit, also Touch-Sensor musste natürlich dann auch drin sein, weil gab es jetzt schon, der funktioniert natürlich anders. Ach stimmt, sie haben, ja, sie haben jetzt auch Fingerabdruck und so. Genau, sie haben auch, ich glaube, sie gehen da ein bisschen weiter auch mit, mhm, dass sie dir, den, also der Fingerabdruck macht wirklich so eine Security-Geschichte auf deinem Telefon für mehr Content, also privaten Content gefühlt auch. Ja? Dass sie so, haben eine Partnerschaft mit PayPal schon dafür? Das ist auch eher ein bisschen creepy dann an der Stelle, weil sie sich interessanterweise nicht drüber ausgelassen haben, wie das funktioniert. Also ich finde das ja eigentlich von Apples Seite relativ gut, dass sie gemeint haben, okay, die Daten sind nur da drin und so läuft's. Und jetzt bei, gerade bei PayPal damit authentifizieren, da muss die Kette schon irgendwie. Du kannst als Entwickler auch sicher damit machen, was du willst. So, also du kannst da jetzt irgendwie. Es ist interessant, weil das jetzt so diese Position von Biometrie für alles irgendwie noch mehr festigt. Ja. Ja. Und bei der Kamera haben sie ganz nette Sachen eingebaut, wie so ein Soft-Fokus, dass man wirklich, wobei das eher Software-Geschichten sind, die könnte man jetzt auch schon, aber das ist schon die Art von Bilder, die man eigentlich gerne macht, dass der Hintergrund unschärfer ist als vorne, aber die Kamera ist halt, selber gibt es nicht sehr, mit einem Software-Effekt kannst du das relativ gut simulieren und ja, so Zeug. Pseudo-Bokeh. Ja, naja. Nun ja, und dann gibt es Neues von WebOS. Ja, das fand ich so lustig, das muss ich irgendwie aufschreiben. Und zwar, es gibt, jetzt habe ich es wieder, wie heißt das? Android Compatibility Layer, ja, ACL, ja. Gibt es für WebOS, also wirklich WebOS, du hast WebOS laufen auf deinem HP-Tablet, das du irgendwie für 100 Euro, weiß ich nicht, damals gekauft hast oder so dämlich wie ich für 400 Euro, weil ich ein bisschen zu früh dran war. Und dann kannst du, obwohl du WebOS laufen hast, ausgewählte Android-Apps, die auf uralt Android laufen, auch benutzen. Yay. Und das war irgendwie eine Meldung wert. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, weil das Device einfach so in so großen Stückzahlen produziert wurde, dass das irgendwie halt rumliegt, oder? Ansonsten macht das doch überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es auch nicht, aber hier sind so Tweets gefeatured von ein Traum wird wahr, endlich läuft Opera auf meinem Touchpad. So, ja, okay. Ja, also eher so eine Anekdote. Fand ich lustig. Ich habe ja mal kurzzeitig auch so einen Android-Simulator auf meinem Mac installiert gehabt, dass man da ein bisschen was machen kann. Habe ich aber dann wieder gelöscht. Das heißt, ich auch ziemlich fies ins System also ganz, ganz fies installiert. Hat mir dann auch nicht so gefallen. Ich will auch irgendwie das. Irgendwie würde ich ja gerne. Wie geht's in einem Fairphone? Ach, das liegt so rum und zeigt ab und zu mal ein paar Videos an. Ich habe das jetzt auch nicht wirklich in großartiger Verwendung. Also ich würde gerne so ein bisschen dranbleiben, was denn so geht auf Android, aber. Aber da ist ja auch die falsche Plattform für. Ach stimmt, da ist ja auch kein Internet. Ist ja Android von vor 2 Jahren drauf. Also muss ich mir ein S5 kaufen. Wahrscheinlich. Ja, Spritzschutz. Kannst du durch die Wiesen und Pfützen laufen. Genau. Dein Wasserhandy. Oder so. Ah ja, das hat auch noch einen Heartrate-Sensor hinten drauf mit Finger. Finger dran halten, dann leuchtet es rot und. Hui. Oh. Ja. Das kommt auf uns ja auch noch bei Apple zu, wahrscheinlich. Kernfeature. Mal gucken. In irgendeiner Serie war letztens so ein iPad und ein Fingerabdruck wurde dann über die iSight genommen. Das fand ich lustig. Also der Finger auf die iSight draufdrücken und irgendwie dann den Home-Button drücken, war so der Prozess, wie dann der Fingerabdruck als Unterschrift auf einem Dokument erschien. Klingt logisch. Ja, fand ich sehr lustig. Ansonsten war das ganz gut in der Serie, aber. Jo. Ja. Dann kommen wir zu Free-to-Play ruiniert alles weiterhin und immer noch. Ich habe dazu jetzt irgendwie gerade eine ganz nette Studie gelesen, es gibt da viel, was drinsteht, aber der Punkt, der von allen Journalisten rausgegriffen wird und den ich auch am interessantesten finde, ist, dass über 50% der Einnahmen aus Free-to-Play-Apps von 0,15% der Usern kommen. Das sind die sogenannten Whales, also das Wale. Das bestätigt ja bloß meine Vermutung. Genau, und das bestätigt irgendwie auch meine Vermutung, dass im Wesentlichen halt hier Leute mit Spielsucht ausgenutzt werden. Ja offensichtlich. Jetzt auch statistisch bewiesen. Hurra, hurra. Da könnte man einen Cap einführen eigentlich, oder? Nee, es gibt, glaube ich, schon Bestrebungen auf EU-Ebene, da irgendwie Regulierungen zu haben, aber mal gucken, ob da was passiert oder nicht. Wäre eigentlich auch ganz easy. So von Apples Seite. Ja, ja, von oder? Apples. Ja, also einfach also, so als hatten wir letztes Mal irgendwie schon, als wir darüber geredet haben, dass man das ja über die Kindersicherung im Prinzip jetzt schon machen kann, aber. Naja, aber man könnte ja auch so ganz absolut, du darfst nur X Geld ausgeben pro App in einem Zeitraum. Tja. So. Ja, damit schießt sich halt Apple selbst ins Knie. Naja, was, ich mag ja schon davon ausgehen, dass Apple jetzt nicht eine Spielautomatenfirma werden will und tja. Die höheren Ziele, die sie so immer gerne anpreisen, auch durchaus verfolgen wollen, aber das hätte ich jetzt nicht. Dann weiß ich auch schon, wie das Problem gelöst wird. Es gibt dann ein Gesetz dagegen, dass das verboten wird, außer wenn 50% der Einnahmen an den Staat abgeführt werden. Oh ja, das ist eine gute dann, Sache. Ach, wie beim Spielcasino, ich verstehe. Ja. Damit ist es sozialverträglich. Nun ja. Ja. Genau. Wir empfehlen jetzt aber Spiele, in denen es keine Free-to-Play-Komponenten gibt, namentlich Tengami. Ja, wir empfehlen, dann fang du mal an. Ich würde es nur erwähnen. Okay. Also ich finde es tatsächlich gut. Okay. Es ist so, es ist in dieser Art japanisches Faltbuch gestaltet. Also es ist irgendwie, man Pop-up, wie heißt das auf Deutsch? Pop-up-Book. Ja. Also die Dinger, die man aufklappt und dann sind da irgendwie kleine Häuschen oder Bäumchen oder so, die quasi sich entfalten. Und so in dieser Optik mit japanischem Kunstpapier ist es irgendwie gestaltet und man spielt irgendwie so einen Samurai, der da durch die Gegend stapft und relativ einfache Rätsel lösen muss. Und es ist halt eher eine Präsentation als ein Spiel. Also die Puzzles sind jetzt irgendwie nicht eine große Herausforderung oder irgendwie game-mechanisch nicht spannend. Und es ist auch sonst halt irgendwie wenig Spiel, aber ich finde es halt als Präsentation eigentlich ganz gut. Ja, das ist, glaube ich, auch so mein Punkt an dem Spiel. Also ich habe es ja gleich irgendwie vertwittert, bis es rauskam, weil es mich so überrascht hat, weil ich so eben Previews gesehen habe und ich den Stil so an sich spannend fand. Nachdem ich es dann angespielt habe, also ich habe irgendwie so die erste Blume, so bis zur ersten Blüte, die man da so einsammeln kann und dahin pinnen, habe ich es gespielt. Musste ich aber dann schon eher feststellen, dass die Spielmechanik halt leider total wenig benutzt wird, gefühlt, oder so ein bisschen langweilig ist auch. Also jetzt, ich habe eher sowas erwartet wie jetzt bei, weiß ich nicht, Paper Mario oder so, dass du halt wirklich so schöne Kniffe hast und nicht nur so komische Leuchtpunkte, wo du halt hin und her klappen kannst und das Rätsel dahinter ist relativ easy. Und dann auch viele Detailgeschichten, die ich ein bisschen schade finde. Also ich finde es zu filigran. Also das ist also gerade so, ist ja alles ein bisschen zu klein und fummelig. So auf dem iPad geht es eigentlich, finde ich. Aber ja, ich habe es auch auf dem iPad gespielt und da finde ich schon, also diese Szene, ich bin gerade hier in einer, er ist halt so nicht mal einen Daumen groß mehr, der Hauptfigur. Die Wasserfallszene, so. Ja. Genau, und das finde ich ist auch immer wieder ein bisschen schräg. Dann Detailsachen, wenn es dann eher so auf der Kunstseite und auf der die Anmutung und das Ganze soll schön sein, stattfinden soll und es gut sein soll, fand ich es ein bisschen, also ich fand ihn zu schlecht animiert, den Samurai. Vor allem, wenn er Treppen geht, dann overlappt es immer so ein bisschen komisch und das fand ich dann alles so ein bisschen Abturner, leider. Also das ist irgendwie, ich hab dem mehr Potenzial gegeben. Aber es ist trotzdem ein ganz schöner Stil und wenn man das mag, passt das auch. Ja, mich hat es dann ein bisschen zu sehr genervt, es abzuwandern auch, weil irgendwie, er kann auch nicht schneller gehen und er muss relativ viel laufen. So, also ganz also, hübsch, aber. Ich fand es eigentlich ganz schön. Also ich glaube, ich spiele das noch weiter auch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hängen geblieben bei so einem Tempel mit ganz vielen Glocken, weil ich dachte, ich muss dieses Rätsel da lösen, aber da gibt es wohl irgendwie noch einen Screen, zu dem ich links oder rechts noch wandern muss, der da auch noch mit zu tun hat. Das war mir da nicht klar. Aber so an sich finde ich, es ist halt so ein Entspannungsding eher. Ja, also wenn es einem entspannt, ihm beim durch die Gegend laufen zuzugucken, ja, dann ist es wahrscheinlich auch ganz gut so. Also mich hat's eher, ich finde Grafik und Musik eigentlich ganz nett. Ja. Gut. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber irgendwie hat es mich auch nicht angeturnt. Tja. Nach wie vor angeturnt, aber von L'Antichambre. Ja, Anti-Chamber. Ja, ich bin immer noch sehr begeistert. Und das ist ja so ultra lang, das Spiel, was mir nicht bewusst war. Ja, es ist länger, als man denkt. Es passieren mehr Dinge, als man denkt auch. Ja, und die Räume werden wieder genutzt und dann unter anderen Voraussetzungen, was ich auch sehr, sehr schön fand. Ich habe es fast durch, habe es nicht ganz geschafft und mir dann jetzt noch das Ende angesehen. Also das letzte Rätsel habe ich noch nicht fertig gemacht. Also ja, ich wollte es einfach bloß nochmal empfehlen, weil ich selten so ausgefeilte, langgegorene, langgereifte Puzzles gesehen habe. Cool. Also Puzzle-Dramaturgie. Und das sollte man schon auch honorieren. Aber wie lange hat er dran gearbeitet? 4 Jahre, 5 Jahre? Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sehr krass. Und ich habe ein Interview gelesen und da war das ganz interessant, weil er auch auf diese Beobachtung eingegangen ist, die ich gemacht habe, nämlich so, ich mache irgendwas total Verrücktes und dann funktioniert das und ich überlege mir, da kann man noch gar nicht drauf kommen. Und er hat eben sehr, sehr viel getestet und hat eben auch geschaut, was machen die Leute, und hat das dann ins Spiel eingebaut. Und sagt dann auch so süffisant, und die Leute glauben dann, sie kamen jetzt auf eine ganz tolle Idee, aber es sind anscheinend schon Sachen, auf die man kommen kann. Ja, und ich nenne das den Google-Effekt. Da, wo ich dann hänge, habe ich schon ein, zweimal gegoogelt, weil nach einer gewissen Zeit lohnt sich es einfach nicht mehr. Ja. Man hat ja so oft den Gedanken, wo man denkt, der ist jetzt voll einzigartig, und dann googelt man den und. Ja, genau. Ja. Ach, das meinst du mit Google-Effekt? Ja. Tweets, ganz schlimm. Nicht googeln, einfach tweeten. Ja. Ja, aber ich hatte selten ein Spiel, wo ich so oft so Erkenntnisse hatte und gedacht habe, oh Gott, diese Idee. Und dann funktioniert die auch noch. Nicht dieser Adventure-Game-Effekt, wo du dann denkst, oh Gott, jetzt habe ich's. Und dann, nein, du kannst die Banane nicht essen. Wir haben es leider nicht reinprogrammiert. Ich mache ab und zu so Dinge, wo ich mir denke, ist das jetzt vorgesehen überhaupt? Bei Edit Chamber? Ja. So, also wie ich an Orte komme teilweise. Das finde ich ein bisschen unfair und auch ein bisschen aufwendig. Aber da sind manchmal so Sachen drin, die wären in jedem anderen Spiel, würdest du sofort sagen, das kann doch gar nicht so sein. Das ist ein Glitch. Ja. So springen und dann in die richtige Richtung gucken und nur dann kannst du das anfassen, das Teil. Ja. so Kram. Ich habe es auch eine gute Ecke weitergespielt schon und bin immer noch sehr begeistert auch. Und mich hat dann, dass man eine 2-Button-Maus braucht später, so ein bisschen zurückgeworfen, weil ich habe so im Bett gespielt mit Touchpad und irgendwie ist meine Matratze nicht Maus geeignet. Ja. Und dann müsste ich es woanders spielen, dann habe ich es jetzt wieder ein bisschen zur Seite gelegt. Ja, aber das war der größte Fail von der Apple-Version, dass da steht Hold Middle Button, haha. Also man muss dann Control drücken und keinen Button drücken. Ja. Okay, gut. Ich dachte, es geht einfach nicht, weil ich habe noch keinen. Also ich habe 2 Finger Control Vision versucht. Drücken aber anstatt des Buttons. Okay. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja gut, dann könnten wir es auch wirklich so mein Touchpad weiterspielen. Ja. Ich bin ja gespannt, ob es ein Ende gibt. Und ich weiß gar nicht, ob ich ein Ende brauche. Ich glaube, ich brauche gar kein Ende. Ich glaube, das finde ich das Schöne an Anti-Chamber für mich. Es ist wirklich, ich habe eins im Kopf. Das Spielen, das Unterwegs-Spielen ist gut. Ja. So, es ist jetzt nicht so, ich verfolge eine Story oder da ist wieder ein Rätsel und ich mache noch ein Rätsel und noch ein anderes Rätsel. Und so rätselspielmäßig könnte es auch einfach dann aufhören. So, Game Over dastehen, wäre ich dem Spiel nicht beleidigt. Ja, ich habe gerade so einen Seitenast gefunden, da bin ich dann lang gegangen und das war total kompliziert, wie man da durchkommt und wie das geht. Und am Ende landet man in einem weißen Raum, in dem nichts mehr passiert. Yeah. Ja, das war gemein. Ja. Ja. Also nochmal empfohlen, weil man sollte Sachen empfehlen, die man wirklich mag. Das ist wieder die Geschichte mit dem Fisch. Und dazu noch als Abschlussbemerkung, diese App mit dem Fisch, kannst du dich nicht mehr erinnern. Ich suche gleich raus, wie die heißt. In der auch so ein bisschen. Die heißt Fisch. Humble Bundle. Das Humble Bundle wurde nochmal aufgestockt. Stimmt. Sind noch 5 Tage und zwar mit Fizz und Rhythm Buddy. Ja, und Es waren zwei Sachen, die ich schon hatte. Es waren zwei Sachen, die ich schon hatte, fest. Und Starseed Pilgrim. Starseed Pilgrim. Ah, Starseed Pilgrim. Wenn ihr diese Spiele noch nicht habt, ich habe Starseed Pilgrim ja auch nicht weiter gespielt. Es gibt da nichts zu überlegen. Ja, ja, ja. Ich habe hier auch schon meine überflüssigen Crows auf Twitter verschenkt. Das hat jeweils 2,5 Sekunden gedauert. Ich hab nur geschrieben, hey, Antichamber gefällt mir auf Deutsch. Hat jemand geschrieben, oh, please, here, I highly appreciate it. So, irgendwie hast du schon da eine entsprechende Erwartungshaltung so in der Followerschaft ausgelöst. Da kommen Spielernamen und dann, ja. Ja, ja, ich poste nicht, also ich frage dann immer so irgendwie, ob es jemand haben will und poste nicht gleich die URL, weil ich weiß, es gibt mittlerweile Bots, die halt Twitter abgrasen nach so Humble Bundle Gift URLs, die automatisch dann und so. Das muss ja auch nicht sein. Gut, aber wo wir gerade bei Sachen empfehlen sind, die man gut findet, auch von mir zum wiederholten Male, mittlerweile ist es wahrscheinlich jeder schon leid, Amnesia Fortnite, immer noch Amnesia Fortnite. Es ist ja so, Fortnite heißt ja 2 Wochen, insofern ist es jetzt das letzte Mal, dass du es erwähnst. Oder? Genau, ich werde es wahrscheinlich, wenn es vorbei ist, nochmal erwähnen, weil ich dann irgendwie auch mal die Prototypen gespielt habe und ich freue mich schon, dass ich endlich Hast du einen PC? Ja, ich habe einen PC und einen Oculus Rift und dann kann ich sogar den Platz mit. Kannst du doch auch? Hier im Büro. Ja, aber so lange kann ich da nicht warten. Wann ist denn das? Nächste Woche. Nächste Woche, okay. Ja, weil ich hätte sie so gern letztes Jahr auch gespielt, also vor 1,5 Jahren gespielt, aber das ist ja alles PC immer. Ja, genau. Aber da kann man jetzt noch gucken, die sind jetzt gerade so ein bisschen in der Hardcore-Crunch-Phase. Das ist ja alles, also in der 2 Wochen macht man so quasi die ganze Produktentwicklung mal mit. Also dieses Mal ging es mir echt so, also es werden ja auch wieder von Two-Player so Episoden geschnitten, die sind dann immer so 2 Tage hinterher. Mhm. Aber diesmal hatte ich echt so das Gefühl, wir machen jetzt mal so ein bisschen hier und ein bisschen da. Also es fühlt sich an, als wäre das jetzt gerade so der 2. Tag, finde ich. Du meinst, weil sie so leichtfüßig sich geben? Weiß ich nicht, so progressmäßig kommt gar nicht so viel rüber. Ja. Also die Doku ist halt ein bisschen hinterher, wie du gesagt, und man merkt im Stream, merkt man jetzt schon, die Nerven, so, die das Zahnfleisch wird zunehmend zur Fortbewegung benutzt. Und die ersten werden irgendwie krank und wollen nicht krank sein und das ist ganz schrecklich und Live-Zusammenbruch. Genau. Also, das sagt ja Tim Schäfer auch immer, dass er immer darauf wartet, dass jemand vor laufender Kamera irgendwie hochdreht. Also die Livestreams sind immer so ab 18, 19 Uhr. Genau, das geht um 19:30 immer los mit dem ersten Stand-up und also das ist meistens Steed ist das erste Stand-up, das ist dieses Pferdespiel. Das und hat dann, mich immer noch nicht gepackt. Ich habe auch immer noch überhaupt keine Ahnung, worauf die hinaus wollen. Ich weiß, du spielst das Pferd. Das finde ich ganz lustig. Ja, aber ansonsten. Es ist halt, also als jenseits dessen ist es auch nicht viel, ja. Also es hat irgendwie im Wesentlichen halt so, man ist das Molyneux. Pferd. So ein bisschen, stimmt, das heißt ein bisschen Molyneux. Und es geht mir so um dieses Gefühl von die Protagonistin ist das Pferd und eben nicht der Reiter. Also was mich wirklich interessiert, ist Little Pink Buds, weil ich ja auch gerade an der Idee sitze, die so in ganz entfernt in eine ähnliche Richtung geht. Also die beiden Spiele haben Schnittstellen und Sachen, die völlig unterschiedlich sind. Ja. Aber das finde ich irgendwie ein cooles Konzept. Da bin ich gespannt, was kommt raus. Und bei da gibt es ja auch voll das Geheimnis im Plot auch. Genau, und das Haus. Da bin ich auch drauf. Ja, Potato. Potato. Und das sagen, im Stream sagen sie immer Potato, wenn es um was Geheimnis geht. Das ist sehr lustig, weil dann also, I rigged the potato und Potato is now Potato und it's Potato in now und so. Das ist super. Die Lieder finde ich auch spannend, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwie anders ist als Papers, Please. Ja, ja. Es ist halt so Tropico meets Papers, Please. Ja. Sehr rethemed, aber vielleicht. Mal gucken. Und dann das Mnemonic, da habe ich noch nichts gesehen, was ich mir vorstellen kann. Das ist halt so ein Noir-Adventure. Das finde ich an sich vom Setting ganz interessant, aber da kann ich mir auch noch nicht vorstellen, wie sich das spielt. Das wird spannend. Und es ist halt, also ich finde vor allem den Prozess interessant, den halt zu begleiten, sich irgendwie anzugucken, wie die da sitzen und ihre Stand-ups machen und. Gibt es noch ein fünftes Projekt, das mir nie einfällt? Nee, das war, also waren vier, Steed, Dear Leader, Mnemonic und Little Pink Best Buds. Ja. Und was, das fünfte Projekt kann man vielleicht Bad Golf Community Edition. Ist es denn Bad Golf 3? Oder? Nein, es heißt Bad Golf Community Edition. Also man muss wissen, es gab eben ganz viele Pitches für diese Fortnite. Und ein Pitch davon war Bad Golf 2, ja. Weil eben vor 2 Jahren auch schon mal Bad Golf gepitcht wurde vom gleichen. Und das ist im Prinzip halt ein Golfspiel, wo man zwar einerseits golft, aber dann eben auch in die Karts einsteigt und von Loch zu Loch fährt sozusagen. Und während man in den Karts ist, dann irgendwie auch so die anderen Karts rammen kann und dann irgendwie das so ein bisschen Derby, Demolition Derby meets Golf, meets Mario Golf. Und der Witz ist, es kam wie beim letzten Mal nicht an und es wollte keiner, dass es gemacht wird. Genau. Und dann hat der Ideengeber T-Shirts gedruckt, en masse, mit Bad Golf 3. Ja. Und alle haben diese T-Shirts getragen. Genau. Und Bad Golf 3, Amnesia Fortnite 2015. Ja, und das hat es irgendwie dann über die Wahrnehmungsschwelle gehoben. Genau. Und jetzt hat die Community mit Unity quasi einen Prototypen gebaut, den man auch schon ganz gut spielen kann. Und das, was ich gesehen habe, sah gar nicht schlecht aus. Ja, ja, ja. Fand ich auch ganz lustig. Haben sie jetzt eben auch in die Doku dann mit eingebaut und dann im Stream auch nochmal gespielt. Das ist also, wie sie da mit ihrer Community und mit ihren Fans auch umgehen und die einbinden, das fand ich sehr bewundernswert. Ja. Ja, Amnesia Fortnite, gucken, nicht mehr lang und ja. Ich gucke dann den finalen Zusammenschnitt, glaube ich. Genau, du kannst dir dann die Doku auf YouTube am Stück. Ja, ich bin auch mittlerweile umgestiegen auf die Zusammenfassungen, weil sehr viel Leerlauf auch ist bei den Streams und ich finde nicht die richtigen Stellen. Habe ich aber letztes Mal schon, glaube ich, gesagt. Mm. Also muss man, glaube ich, live gucken und dann eben zwischendurch immer was anderes machen. Ja. Ja, und dann wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass eine sehr großartige Ausstellung nach Deutschland kommt, um genau zu sein, nach Berlin. Ich war nämlich letztes Jahr in der David Bowie-Ausstellung in London. Und die war richtig toll. So ist das Leben von David Bowie so irgendwie nachgezeichnet mit Artefakten und Videoinstallationen und Gedöns. Und also da war man fast traurig, dass man da so ein bisschen durchgeschleust wurde, weil eben da, man hat so einen Timeslot, in dem man da durch die Ausstellung durch muss und man kann da nicht den ganzen Tag drin bleiben. Und also es war sehr gut und es war ein bisschen schade, dass man so schnell innerhalb von einer Stunde da durch musste. Aber das kommt jetzt auch nach Berlin ab Mai. Und wer sich ein bisschen für David Bowie interessiert, der sollte da mal gucken, ob er sich nicht Tickets schießt. Mhm. Sei empfohlen aus dieser Stelle. Und wir empfehlen ja sonst kaum kulturelle Veranstaltungen. Insofern ja, kann man ja da mal auch mal wieder machen. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Dann ein schönes Wochenende. Gut, das ging jetzt schneller, als ich dachte, aber ja, ja. Wir sind am Ende und wir sind so am Ende. Sowas von am Ende. Und ja, aber diesmal war wieder ein paar News. Ja. Was ja auch zur Abwechslung schön ist. Und eine knappe Stunde. Also, ja. Okay. Ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Es gibt dann auch wieder irgendwie Dinge zu belabern und man hört sich. Arrivederci. Servus.